Ich gehe nochmal meinen Text durch. So, fertig. Gute Unterhaltung beim Blogcast mit Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, René, welche Folge haben wir denn? Na, die 70. Ah, ja, richtig, die 74. 74. Habe ich ja richtig verstanden. Ja. Für alle, die es nicht wissen, natürlich ist René nicht informiert immer, welche Folge wir haben. Und deshalb überlegt er immer am Anfang. Das ist ein gestellter Running Gag. Ach so, okay. Der sich über alle Folgen zieht. Nee, ich wusste es jetzt wirklich nicht. Ich habe nicht mal gewusst, ob 70 oder irgendwas in die 80er. Aber das 80er-Jubiläum steht ja dann fast vor uns. Erstmal kommt dann der Schnapszahl noch, die 77 irgendwann. Was ist denn eigentlich bei Hochzeitstagen der 80. 80? Gibt's gar nicht, ne? Nee, ist ja Blödsinn, kann's ja gar nicht geben. Ne, wieso, wenn du 100 bist, mit 20 heiratest? Nein, ich meinte der 80. Hochzeitstag. Ja, warum kann's es nicht gehen? Ach so, wenn du meinst gerade, wenn man 100 ist und mit 20, ja, dann, okay, dann würde es gehen, ja. Ja. Aber ist natürlich sehr, sehr... glaube ich, kein Bezug. Wäre doch mal interessant. Was ist eine goldene Hochzeit? Gibt's dann kommt goldene Hochzeit ist 50, dann kommt Rubine ist 60. Ey, da haben wir sofort ein Thema. Siehst du, Hochzeit. Wir haben gleich, wir setzen... Heiratet denn jemand in nächster Zeit? Nein, ich meine, wir sind sofort drin, mitten im... Ach so, so ja. Meine ich das. Durch so einen Mist, nur weil du eine Zahl nicht weißt. Ja, siehst du. Ja. So kommt für das eine zum anderen. Erzähl doch erstmal, wo wir heute sind. Weil man hört hoffentlich die Vögel im Hintergrund. Man hört die Vögel im Hintergrund, aber auch nur das, weil Stefans Fenster aufmacht. Ah. Wir sind halt bei Stefan mal wieder. Mal wieder, weil ja. René einen engen Terminplan hat. Richtig, und der zufälligerweise um die Ecke stattfindet. Richtig, erzähl. Kommst du mit? Du musst doch den Sportzeug. Wenn es ja nicht regnet. Ja, ja, mein ein Footballtraining steht mir auf dem Plan. Ja, da kriegen wir noch Besuch. Der Rudi kommt noch. Jetzt hast du schon verraten, was wir eigentlich... Ach so, wir wollten ja, ich eigentlich weiß ja nicht, wer kommt. Kann ja sein, dass irgendeine Nachbarin klingelt. Wir wollten doch so tun, als wenn... Nee, richtig, mit Rudi zusammen. Ja. Da bin ich schon mal gespannt. Ich auch. Das erste Training habe ich mit leichten Blessuren überstanden. Und also, man muss dazu sagen, also es geht um American Football, wenn ich nicht gesagt habe. Die Blessuren kommen nicht daher, weil American Football so hart ist. Denn Rudi und ich haben alleine trainiert. Ach so. Die Blessuren habe ich mir nur mit dem Ball geholt. Es war, ja. Und wie hat Rudi es überstanden? Der hat sich wahrscheinlich den Zeh gebrochen. Echt? Ja. Also wir sind bestens vorbereitet auf alles, was da kommen mag. Wenn es bei allen Footballern so ist. Ja, und ja, wir haben noch nicht mal gespielt, ne? Ach so, jetzt kommt der auch noch. Na, mal sehen, ob wir gut uns nachher noch sehen. Dann kannst du mich auch mal im Krankenhaus besuchen. Machen wir einen Podcast im Krankenhaus nächstes Mal. Ja. Nee, wollen wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Nee. Ja. So weit sollte es nicht kommen lassen. Ja, was war so los? Was gibt's Neues? Bei mir? Ja. Also überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Eine Arbeitswoche geht nach der anderen rum. Nee, oder besser gesagt, also es ist natürlich schon eine Menge passiert in der letzten Woche. Aber ehrlich gesagt, habe ich am Feierabend immer den Kopf so leer, dass ich immer gar nichts weiß. Ja, geht dir das auch so mit mir? Dass man irgendwie nach Arbeit, irgendwie in der Woche sowieso, Montag bis Freitag, ratzfatz ist er da rum. Und irgendwie... Mhm. Irgendwie sitze ich dann immer Sonntagabend dann auf meiner Couch und denke, es ist ja schon wieder ein Sonntag. Bei mir geht es eher so, dass ich nach Feierabend den kompletten Tag vergessen habe. Ach so? Also ich sitze zu Hause und... Du weißt nicht, was du gemacht hast. Genau. Das könnte man jetzt auch negativ auslegen. Ja. Also ich hast mache du überhaupt was gemacht? Es ist nur so, nee, es ist vielleicht zu viel. Kann ich es einfach gut entweder so und oder du erinnerst dich nicht an alle Sachen. Ja. Es ist auch so, wenn halt... wenn ein Kollege dann fragt, so, was hast du heute alles schon erledigt, ich dann sage, tut mir leid, und dann muss ich wirklich nachlesen, weil also ich schreibe es natürlich auf, was ich mache, und muss es nachlesen, weil das ist, soweit ich es gemacht habe, ist abgehakt. Ja, okay, das geht mir auch so, weil man ja, es gibt ja Tage, wo man in zig verschiedenen Szenarien rumwirkt. Ah, und vielleicht ist so eine Art, ja, vielleicht ist es so von der Natur gegeben, dass die dann halt wirklich da abschalten. Ja, na klar, logischerweise behältst du natürlich die Dinge im Kopf, die du mit denen du am meisten verbringst. Ne? Ja, aber ich finde es auch gut dadurch, wenn ich zu Hause bin, belastet mich Arbeitsstress auch gar nicht. Nein, das ist ja auch ein schlechtes Zeichen, wenn du zu Hause an Arbeit denkst. Im negativen Sinne. Positiv ja immer. Das geht ja. Positiv sollte man immer denken. Aber negativ natürlich nicht. Ja, von daher kann ich dir, also ich habe viel gemacht in der letzten Zeit. Das ist wunderbar, habe ich auch. Ich habe viel gemacht und ja, jetzt freue ich mich aufs Wochenende. Es geht mir ja nicht anders. Ja, ja, hast du noch irgendwas, worüber wir reden können? Ansonsten, ich habe... Du kannst, ja, bevor du hast ja so ein paar News, weiß ich ja, aber ich weiß, weil wir hatten schon vorher darüber gesprochen, das ist ein Thema, da hast du, glaube ich, nicht auf deinem Zettel stehen, was jetzt ganz brandaktuell ist. Petition meinst du, was du mir gesagt hast. Petition, ja. Aha. Vielleicht mal grob gesagt, worum es geht. Ja, sie wird genannt Zensursela. Wegen Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, eigentlich Familienministerin. Ja. Hat sich aber ausgesprochen. Ist Familienministerin. Genau, eigentlich sage ich deshalb, weil sie jetzt scheinbar in Gebieten wildert, von denen sie keine Ahnung hat. Aha. Hat sich ausgesprochen für die sogenannte Internetsperre. So wird es von den Gegnern genannt. Hm. Und von den Leuten, also von den Befürwortern wird es gesagt, die Sperrung von Kinderpornografie im Internet. Ja, wobei, hast du da Hintergründe? Oder? Nur ganz grob, deswegen will ich da auch nicht so im Detail nicht, dass man was Falsches sagt, weil die Diskussion, klar, man kriegt die ja mit, aber auf der anderen Seite... Deswegen denke ich, sollte man mal drüber reden, weil also ich denke, viele Leute kriegen es nicht mit, aber wir, die uns mit dem Internet am Rand also beschäftigen und mit der Thematik nicht, kriegen es ja ganz doll mit. Ohne genau zu wissen, worum es geht, weil man von allen Seiten davon zugeballert wird im Moment. Ja, ich hab so, was ich mitbekommen habe... dass die Gegner wohl befürchten, dass... Lass uns erstmal bringen, okay, was sie wollen, ne? Dann kann man um dann die Gegnerseite... Also, na klar, das... Es geht um die Sperrung von Internet, genau. Von Internet-Content, der Kinderpornografie enthält. Richtig. Der Weg, über den das gemacht werden soll, ist ganz einfach. Man hat sich... Eine Erstellung einer Liste mit Servern, auf denen Kinderpornografie-Content ist. Richtig, die angeblich täglich vom BKA aktualisiert wird. Was schon mal eine Menge Arbeitsaufwand mit sich führt. Und ich denke nicht, dass Kinderpornografie so offen irgendwie rumliegt, dass Leute das sofort mitkriegen. Ne? Also von daher ist so eine Liste schon mal Blödsinn, um die zu pflegen. Also das macht schon gar keinen Sinn. Ja, das klingt schon mal unrealistisch, das stimmt. Aber man hat sich natürlich gleich an die großen Provider gewandt. Die da mitmachen wollen. Ja. Wobei das für mich auch so ein Punkt ist, dann müssen alle Provider mitmachen, wenn es gesetzlich festgelegt ist. Und erstmal das, ja. Ist ja technisch das ist eigentlich auch kein Problem, ja. Naja, jetzt kommen wir aber zu der Sache, was das auch für Nachteile mit sich bringt. Ich habe gelesen von der gegnerischen Seite, die gesagt hat, in anderen Ländern, wo sowas schon praktiziert wird, wurden auch Webseiten von Leuten gesperrt, die gar nichts mit Kinderpornografie zu tun haben. Das ist die Gefahr, ja. Und der nächste Kritikpunkt ist ja, dass diese Liste gar nicht öffentlich einsehbar ist. Na, das heißt, irgendjemand pflegt dann eine Liste und jetzt kommt nämlich das Gefahrenpotenzial, was von der gegnerischen Seite da drin gesehen wird, Internetzensur. Weil diese Liste ist nicht einsichtbar. Wer sagt, dass da vielleicht nicht, mal blöd gesprochen, Regierungsoppositions-Webseiten gesperrt werden? Die Liste kann man nicht einsehen. Gut, das heißt, okay. Das sind Webseiten gesperrt und wir wissen nicht, was für Webseiten gesperrt werden. Der bei chinesisch Weiden. Ja. Nee, und das ist eigentlich der Grund, worum es geht. Natürlich haben die, oder was die gegnerische Seite sieht, die hat Angst vor dieser Internetzensur. Hm. Und die Fürsprecher stellen es natürlich so hin, als wären Leute, oder vielleicht gar nicht die Fürsprecher. Ich habe nur neulich gelesen, dass in Berliner U-Bahn-Fenster stand, 50.000 Leute sind gegen die Sperrung von kinderpornografischen Inhalten im Internet. Und das ist natürlich völlig falsch ausgelegt, weil das nämlich gar nicht stimmt. Ja, das sind die Fakten verdreht wahrscheinlich. Genau, die Petition, die kann man im Internet unter auf bundestag.de, gibt es so ein, wusste ich gar nicht, eine Webseite, wo man Petitionen anlegen kann scheinbar und Unterschriften sammeln kann. Mhm. Diese Webseite war überlastet gewesen, weil in Höchstzeiten, glaube ich, im Sekundentakt, glaube ich, alle 8 Sekunden eine Unterschrift kam. Innerhalb von wenigen Tagen waren 50.000 Stimmen zusammen, die benötigt werden. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es weitergeht. Ich glaube, jetzt müssen die nochmal darüber reden irgendwie. Ich glaube sogar in so einem öffentlichen... Das steht alles auf dieser... Also muss man nach Bundestag und E-Petitionen suchen und da findet man das relativ schnell. Ja, aber was man natürlich bei der ganzen Diskussion nicht vergessen sollte, im September sind Wahlen und natürlich ist das... Stellt man denen auch... Deshalb wird man wahrscheinlich von den einen... mehr Engagement sehen, als wenn jetzt zum Beispiel diesmal mehr keine Wahlen wären. Und das ist natürlich auch gefährlich. Die Stimmen müssen übrigens bis zum 17. war Zeit für 50.000 Stimmen. Hm? Und die sind ja auch schon lange erreicht. Naja. Und da sieht man mal auch, was das für eine Massenbewegung auslöst. Ja, aber jetzt kann man ja gespannt sein, was das jetzt für Konsequenzen. Ja. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe nicht unterschrieben eine Petition, weil ich der Meinung war, mich nicht tiefgehend genug damit auseinandergesetzt zu haben. Ich kenne nur die groben Fakten halt und ich bin gegen eine Internetzensur, aber wie gesagt, viel an Informationen habe ich halt von der Gegnerseite und na, da darf man sich ja auch nicht so einlullen lassen, weil da versucht natürlich jeder das Beste von seiner Seite darzustellen. Was ist das für ein Geräusch? Es ist eine Klingel. Ein Kurzzeitwecker. Ein Kurzzeitwecker? Das heißt, unser Essen ist fertig. Richtig. Willst du es jetzt schnell ausmachen, bevor es schwarz ist? Stimmt, das hatten wir ja schon mal. Ja. Ja, oder wenigstens war nicht. Nee, ich guck mal rein. Du kannst ja mal... Ich kann? Ich würde ja gerne mit zuhören. Ja, wenn du sehr laut sprichst... Ja, wir können ja auch das Mikro mitnehmen. Ach so, das wäre natürlich... Ja, das ist ja mobil. Das ist ja mobil. Dann greife ich das mal. Genau. So, dann können wir jetzt mal im Laufen... Können wir das, nimm dein Glas mit. Ach so, na, wir können auch hier essen. Dann essen wir hier, dann trage ich es jetzt einfach. So, ihr habt jetzt einen mobilen Podcast. Genau. Wir gehen jetzt durch meine Wohnung. Doppelt mobil quasi. Linke Seite ist mein Zimmer. So. Du hast ein eigenes Zimmer in deiner Wohnung? Ja. Jetzt sind wir in der Küche und stehen vorm Herd. Und das Brot zählt ordentlich. Würde ich sagen, ausmachen und dann warten. Ja, dann mach doch aus. Ja. René, weiß nicht, wie man den Herd bedient. Doch, natürlich. Aber jeder Herd ist anders und will anders behandelt werden. Hat andere Knöpfe, genau. Ja, so. Dann müssen wir rübergehen. Nee, also mit der Petition, das Thema haben wir dann auch gut im Laufen abgeschlossen. Nur damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr davon gehört habt, worum es so ungefähr geht. Natürlich habt ihr auch die Pflicht, euch im Detail selbst darüber zu informieren. Genau. Das ist auch unsere Message an euch. Nicht einfach irgendwas unterschreiben. Nicht alles glauben und unterschreiben, ne? Genau. Sondern lieber vorher nochmal sich rückversichern, indem man sich selber mit der Thematik auseinandersetzt. Top. Ja. Und in dem Zusammenhang war ja noch eine lustige Geschichte passiert. Lustig? Ja, also lustig im Sinne von unterhaltsam. Ist ja eher makaber, ja. Ja, und zwar folgendes. Ich habe es nicht mitbekommen, aber die Ursula von der Leyen hat wohl bei einer Präsentation, wo es um die Thematik Kinderpornografie ging, auch kinderpornografische Inhalte gezeigt. Aha. Habe ich so gehört, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt. Aber... laut Gesetz ist ja der Besitz und die öffentliche Zurschaustellung und sowas von kinderpornografischen Inhalten ist laut Gesetz verboten. Und da hat sich ein Berliner, die Petition ist übrigens von einer Berlinerin, wenn ich es richtig, also es ist eine Frau, eine Berlinerin, glaube ich. Und nach dieser Präsentation hat ein Berliner Strafanzeige erstattet gegen Ursula von der Leyen, weil sie kinderpornografische Inhalte scheinbar, ja, die Anzeige war auf Verdacht des Besitzes von Kinderpornografie. Naja. Ja, wieso? Hat er eigentlich recht, ne? Es ist nun mal verboten und warum sollen dafür Politiker Ausnahmen gelten? Es kann ja auch nicht sein, dass einer, der der Mord, halt gegen Mord gerade einen Vortrag hält, jemanden dann bei diesem Vortrag zur Schaustellung ermordet, ne? Ja, jetzt mal krass gesprochen. Nee, aber letztendlich sind Gerichte so krass. Und wenn es ein Normalsterblicher gewesen wäre, der kein politisches Amt innehält, wer weiß, wie dann die Gerichte reagiert hätten. Ja, wobei. Wenn ich jetzt einen Vortrag machen würde über Kinderpornografie und würde mich irgendwo hinstellen und würde halt sagen, so, ich finde das nicht gut und würde dann entsprechende Inhalte zeigen, meinst du, ich würde damit durchkommen? Kann ich nicht beurteilen. Ja. Gut, aber wie gesagt, auch die Thematik, guckt euch nochmal selber, informiert euch dann nochmal selber, was da genau gewesen ist. Das mit der Anzeige, also das finde ich... Die wurde sofort abgewiesen. Ja, mit Recht, finde ich. Ja, nur es ging ja darum, weißt du, um das mal darzustellen, wie blöd das eigentlich ist. Ne, also Kinderpornografie ist auf jeden Fall nicht zu rechtfertigen und dagegen muss auch auf jeden Fall was getan werden. Nur, das aufs Medium zu begrenzen, aufs Medium Internet in dem Fall, macht glaube ich keinen Sinn. Das kommt natürlich noch dazu. Obwohl jetzt der Austausch über Post auch reger ist als über Internet. Muss man die Post auch bald verbieten. Oder verbieten ist jetzt auch wieder. Dann wird die Post gelesen. Dann wird die Post halt auch gelesen. Da ist das Postgeheimnis nicht mehr da. Ja, da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Das ist halt ein sehr sensibles Thema. Ne? Es wird uns sicherlich noch lange in den Nachrichten beschäftigen. Na, ich kann mir sogar vorstellen, dass das jetzt auch wieder untergeht. Weißt du, das ist jetzt vielleicht auch nur mal kurz vor der Wahl irgendwie so. Ja, ich denke, dass es dadurch auch im Moment so hoch gepusht wird, aber warten wir mal die nächsten Wochen und Monate ab, wie sich das entwickelt. Ergebnis des Ganzen ist für mich auf jeden Fall, dass das Internet scheinbar eine starke, oder die Leute, die sich mit dann bewegen, eine starke Stimme haben. Also die könnte sind nicht, man das ist nicht so, dass die zeigen, sie engagieren sich zumindest. Ne? Mhm. Die Frage ist, ob das im Realleben auch so laufen würde, ob das Engagement da genauso groß ist. Ja, naja. Wie gesagt, ich kann es auch nicht so genau beurteilen, weil ich mich da halt auch nicht so doll mit beschäftigt habe. Wie gesagt, ist ja auch die Anregung nur, sich das einfach mal, wenn es interessiert, sich anzugucken. Ihr habt jetzt eine Menge Schlagworte gehört, die ihr bei Google eingeben könnt. Richtig. Und ja. Dann mal sehen. Siehst du, zu Google fällt mir auch gleich noch was ein, aber ich würde eher, dass du dann mal dein Zeug... Erinnere mich mal nachher daran, dass ich noch was über Google erzählen wollte. Über Google? Ah ja, ich kann mir... Du kennst die Story ja schon, aber ich will sie einfach... Das ist ja... Ich schreibe mir das mal auf, nicht, dass ich das vergesse. Das ist zu schade. Google. Da geht es ja auch wieder um das Thema Dummfang. Na, sind es ja bei dir genau richtig. Ja, da war sie bei mir an der richtigen Adresse. Ja, naja, wollen wir das Thema für heute mal sein lassen? Ja, denke ich auch. Fragen wir einfach mal, kennst du Heinz Schröder? Heinz Schröder, neues Thema, Heinz Schröder. Ja. Heinz Schröder, würde ich sagen, ist ein Comedian. Nein, und da werden jetzt viele, viele sagen, Heinz Schröder, ja, natürlich, kenne ich doch noch. Nee, kenne ich nicht. Nein. Nein, aber kennst du garantiert. Wenn der bestimmt hat mit Medien zu tun, wenn du... Seine Stimme, der... Mach sie mal vor, die Stimme. Oh Gott, kann ich das? Warte mal, was Bekanntes war... Ach du meine Nase. Echt? Ja. Pittiplatsch. Richtig. Aber der ist doch schon tot, oder? Der Pittiplatsch? Nee, der Sprecher. Der ist schon tot. Der ist vor 2 Wochen gestorben. Richtig. Deshalb habe ich diese Meldung rausgesucht. Gab es vielleicht noch einen anderen Pittiplatsch-Sprecher oder war das der von Mock? Dass ich wüsste. Also mir war es, als wäre schon mal irgendeiner gestorben, der was... Also Heinz Schröder wurde berühmt im DDR-Fernsehen als die Stimme von Pittiplatsch. Und wen hat er noch gesprochen? Das würde mich jetzt ziemlich auch mal interessieren. Den Fuchs von der Frau Elster. Echt? Ja. Wenn er die im Dialog gesprochen hat, hat er ja schon zu tun gehabt. Hat man wahrscheinlich. Jetzt verstehe ich, warum Pittiplatsch dem Fuchs nie ins Wort gefallen ist. Siehst du, jetzt wird er nicht klar. Ja, und zwar ist er kurz vor seinem 81. Geburtstag gestorben. Ich denke, das ist meine Meldung wert. Weil hat er noch andere Sachen? Bekannter? Er ist ein bekannter Puppenspieler gewesen. Ich wollte gerade sagen, mit Pittiplatsch allein hält man sich nicht über Wasser. Also der hat... Und wusstest du, das fand ich auch sehr interessant, also Anfang der 60er Jahre hat er ihm sozusagen dem Pittiplatsch seine Stimme verliehen. Und ja, was ist ein Pittiplatsch eigentlich für ein... Pittiplatsch, was es als Figur darstellen soll? Ja. Pittiplatsch ist ein Moor. Nein, ein Kobold. Ein Kobold? Ja. So sehen also die Kobolde in der Vorstellung von Herrn Schröder aus. Genau. Ja, das war wohl so am Anfang... Dass durch hat der nicht auch den Kobold gesprochen vielleicht? Kennst du diesen Kobold? Kobold? Ach, jetzt ganz viele Sandmann-Kenner würden keine sagen, Ahnung. Ja, ich weiß, der mit den blauen Haaren und der blöden Ente. Der hat auch so eine Ente. Sagt mir nicht. Kobold. Mups. Moppelchen? Nee, keine Ahnung. Nee. Okay, egal. Nee. Also, was ich interessant fand noch, war, dass der Ausruf, ach du meine Nase, ja, der hat schon nach 2 Folgen fast das Aus für Pittiplatsch bedeutet. Warum? Weil die Pädagogen in dem vorlauten Burschen ein Vorbild für die Kinder vermisst. Ach, du liebe Zeit. Und da sind dann die Kinder und Eltern auf die Barrikaden gegangen. Die Kinder vor allem. Naja, die Eltern wahrscheinlich. Und haben so das Pittiplatsch gerettet. Ach so, die sind auf die Barrikaden gegangen, weil sie es nicht okay fanden. Die haben ihn gerettet. Richtig, okay. Weil die gesagt haben, der ist doch toll, der ist doch süß. Und also das ist ja wirklich... Das wusstest du nicht, ne? Aber ich muss dazu sagen, wir haben zu Hause eine Videokassette, die hatten wir mal geschenkt bekommen von irgendjemand aus der Familie, der unseren Podcast nicht hört, deswegen kann ich den sagen. Und da macht eine Figur mit und Julia kannte die wohl und sagte, nee, diese Kassette bleibt eingeschweißt. Ach so? Weil diese Figur sowas von frech ist sowas und wie vorlaut und so. Nee, noch gegenüber Eltern halt. Es geht wirklich um Freches. Und natürlich sagt, nee, das möchte sie nicht, dass die Kinder das sehen. Soll Leo nicht so weich erziehen? Also auch Zensur in der Familie. Siehst du, da geht's schon los. Da geht's los. Kehr mal vor deiner eigenen Haus. Ja, interessant. Ja. Gerade dieses Kecke macht doch für Kinder so eine Figur eigentlich erst sympathisch. Na, guck dir doch heute mal das Fernsehen. Pippi Langstrumpf. Ja, das ist doch was. Na, was ist denn heute, wenn heute, womit wachsen die Kinder auf, mit was für den Figuren? SpongeBob. Echt, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich wusste eigentlich, dass diese Figur SpongeBob irgendwie so ein Charakterbild hat, also dass die irgendwas darstellen soll. Weiß nicht, was gibt's da noch? Also meine Kinder wachsen auch die mit Spider-Man und Spider-Man. Hulk. Aber es kommt ja immer auf die Altersklasse drauf an, ne? Also. Gibt's auch für kleine Kinder. Ja? Ja. Mini-Spider-Man. Nee, das untergliedert sich dann in Amazing, Sensational und Friendly Neighborhood Spider-Man. Aber ist egal, da brauche ich gar nichts. Ja, da kenne ich sowieso nicht aus. Ja, interessant. Wie viele Minuten haben wir denn? Müssen wir schon Pause machen? Ja, ist ja ganz gut. Dann können wir nämlich, während die Musik läuft, unsere Pizza verdrücken. Richtig. Die dann ihr gerade mit uns vor der Verschwärzung gerettet habt. Genau. Ja, nee, dann machen wir das jetzt. René hat einen Song rausgesucht. Genau, und zwar habe ich diesmal rausgesucht, was poppig ist. Was poppig ist? Das kann ja alles sein. Gib doch mal eine Richtung vor. Na, so ein Popsong von einem jungen Mann. So. Okay, ja, dann hören wir da mal rein. So ein kleines internes Spiel, weil Stefan jetzt die Vorgabe hat, einen Popsong mit einem jungen Mann rauszufinden, der sich auch noch halbwegs gut anhört. Ich und muss das Ganze auf mivio.com, auf unserem Musikgeber. Ich muss das wieder ausbaden, was René verbockt hat, weil er hat wieder keinen Song ausgesucht. Doch, ein Popsong mit von einem jungen Mann. Er sitzt 8 Stunden und mehr auf Arbeit vor dem Internet und schafft es nicht, mal einen Song auszusuchen. Siehste, so nah, aber doch so weit. So ist es. Oder... Die Musik ist schon und auf vor der allen schwarzen Liste. Nicht nur weit entfernt, sondern auch die Weite an sich, die das Internet hat. Ach so, okay. Na gut, dann hören wir mal rein und mal schauen, was ich rausgesucht habe. Alles klar, dann bis gleich und wir essen schnell. Missing that big pop song. I'm missing that big pop song. I'm missing that big. You wanna cry? The one you stay up with at night? The one that never says goodbye? The one that's always by your side? Missing that big pop song. I'm missing that big pop song. The one that says it's all alright. And maybe it will be tonight. Schnell. Was war das jetzt? 10 Sekunden? Ja, genau. Also es war richtig schnell. Ja. War sehr lecker. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt durch unsere Musik. Ja, und in der kurzen Pause hast du sogar schon Erfolge zu vermelden gehabt. Was habe ich gemacht? Ah, ich habe was bei eBay ersteigert. Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Aber es war auch kein Problem, weil der Artikel war 3-mal drin. Und 3-mal hat keiner geboten. Das heißt, ich konnte für 1 Euro zuschlagen. Und dann nimmt man auch mal 15 Euro Versand in Kauf. Nein, echt? Nein. Wie sind das für ein Artikel? Ich habe übrigens gemerkt, ziemlich viele Leute, ich bestelle halt auch gelegentlich Comics über eBay, ziemlich viele Leute wissen gar nicht, dass es Bücherwarnsendungen gibt, die ja weitaus preiswerter zu verschicken sind. Und dann ärgere ich mich immer, wenn ich dann irgendwie 4,50 Euro Porto bezahlen muss. Oh, ja. Du kannst ja mal kurz mit deinen Meldungen anfangen, ich mache mal jetzt das Gespräch. Okay. Ja. Ja. Während René hier telefoniert, mit wem auch immer. Hausnummer? Denk mal, das ist der Rudi. Jetzt wird hier gleich meine Adresse durchgesagt. Bei Stefan. Okay. Ja. Ja, ich habe hier noch eine andere Meldung, aber die würde ich René gerne mitteilen. Auch. Ja, weißt du die Hausnummer? Deswegen schauen wir mal. Was noch interessant ist für alle Berliner, nee, eigentlich nicht für alle Berliner, für alle, die mit dem Rad unterwegs sind. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja. Stefan, deine Hausnummer ist? Du bist da unten reingekommen, du musst ja doch wissen. Nee, ich gucke ja nicht auf die Zahl. Müssen wir rauspiepen. 166. Ja, und wie ist ja Kinder die Straße? Müllerstraße? Müller? Genau, Müllerstraße. Ja, 166. Nummer 166. Okay. Wie du schon richtig vor dem Zebrastreifen links ablegen. Das gibt es noch eine Ort. Stehst du vor dem Haus. Jetzt wird Rudi hier als blöd hingestellt, wenn er meine Adresse nicht findet. Okay. Ja, also was ich sagen wollte, jetzt bin ich auch fertig. Ja, ich bin wieder hier. Genau. Ich habe gelesen, sehr interessant, ab September neue Regelung für Fahrradfahrer im Straßenverkehr. Mhm. Wurde jetzt nämlich durchgesetzt. Und zwar gilt für Radfahrer eine Gleichstellung zwischen Straßen, zwischen der Benutzung der Straße, des Randstreifens auf einer Straße und dem Radweg. Heißt? Das ist gleichgestellt dann ab September. Was heißt? Und damit soll der Radverkehr auf deutschen Straßen gestärkt werden. Wie? Verstehe nicht. Was für eine Gleichstellung ich ist das? Ich muss da ehrlich sagen, ich habe einige Sachen davon auch nicht verstanden, weil zum Beispiel ist es so, dass dann die Ampeln auch auf Fahrbahnen für Radfahrer gelten. Aber das ist doch eigentlich... Das heißt, der Radfahrer hat die gleichen Rechte auf einer Straße wie auf dem Radweg und auf dem... Genau, damit wird letztendlich gesagt, der Radfahrer ist... Gehört zum Straßenverkehr. Richtig, genau. Bestandteil des Straßenverkehrs. Ja. So ist es, ne? Und wie gesagt, ich habe auch nicht ganz verstanden, weil wenn ich auf der Straße fahre, dann muss ich mich da auch an die Ampeln auf der Straße halten. Aber dann finde ich es wiederum nicht korrekt, weil ein Radfahrer macht keinen Führerschein. Wer stellt denn sicher, dass der Radfahrer auf der Straße weiß, dass er rechts vor links beachten muss? Ja, das gefährlich, gefährlich. Ist es, genau. Und gefährlich finde ich auch Radfahrer ohne Fahrradhelm auf der Straße. Hm. Ich weiß, es sieht nicht schön aus und wir sind alle ohne Fahrradhelm groß geworden. Ja. Aber wenn man sich mal vorstellt, was für eine Sauerei passieren kann, wenn man ohne Helm auf der Straße aufklatscht. Da muss ich mal einhaken. Also ich selber fahre ja auch viel Fahrrad. Und ich du hast auch keinen Helm. Ich habe noch nie einen Helm gesehen. Du hörst dich schon an wie meine Mutter. Dann gehörst du auf den Gehweg. Nein, der Gehweg bis wie viel Jahr? 12? Bis 12, ja, glaube ich. Mich nervt es immer total, wenn Erwachsene auf dem Gehweg fahren und dann auch noch wild klingeln, nur weil du sie nicht beachtet hast und noch Unverständnis zeigen. Natürlich ist es so. Und da ist immer mein Gedanke im Kopf, du gehörst eigentlich auf die Straße, aber ohne Helm ist natürlich auch blöd. Ja gut, ist ja keine Begründung. Ich fahre jetzt auf dem Fußweg, weil ich auf der Straße keinen Helm habe. Ich finde es gefährlich. Nein, aber dennoch gilt natürlich immer, wenn man auf dem Fußweg fährt, auch wenn es natürlich nicht erlaubt ist, Fußgänger haben immer Vorrang. Ja. Und das vergessen viele Radfahrer. Kannst du dich erinnern, in Pankow hat am U-Bahnhof die Polizei gestanden, ja, und hat auf dem Gehweg gestanden und hat Fahrradfahrer, weil das ist eine sehr befahrene Stelle mit Fahrrädern, die Gehwege dort, hat Fahrradfahrer angehalten und aufgefordert, vom Fahrrad zu steigen. Und das haben die da richtig aktionsmäßig mal gemacht. Es war jetzt auch im April sehr viel wieder von der Berliner Polizei, weil es wohl dieses Jahr schon sehr viele tote Radfahrer gegeben hat. Nee, oder auch letztes Jahr. Da fällt mir gleich noch ein Stichwort ein. Und da gab es halt Schwerpunktkontrollen. Und ich habe jetzt das Ergebnis nicht genau im Kopf, aber Beispiel Friedrichstraße sind sehr viele Rotlichtverstöße. Von Radfahrern? Genau. Ja klar, man denkt als Radfahrer ja auch, man fühlt sich nicht als Auto, ne? Und man denkt dann die Ampel so... Also ich selber kann das gar nicht nachvollziehen, weil wenn ich auf dem Radweg fahre, habe ich meistens an der Ampel auch eine eigene Ampel. Wenn, ja, richtig, ja, hier sind die Straßen ausgebaut mit Radwegen. Ja. Na, und in der Stadt natürlich auch. Ich bin doch nicht blöd und fahre bei Rot über die Straße, also. Na, das ist die Frage ist, ob du auf eine Autoampel genauso reagierst wie auf eine Fahrradampel. Klar, bei einer Fahrradampel also würdest du bei Rot nicht fahren, aber die Frage ist bei einer Autoampel. Also ja, ich würde auch nicht fahren. Es gibt dann Leute, die gehen, die steigen dann vom Rad ab und gehen auf den Gehweg und laufen dann über den Fußweg rüber. Nee, also das verstehe ich nicht. Wenn ich als Radfahrer auf der Straße fahre und an einer Ampel stehe, richte ich mich ja auch nach der Autofahrerampel. Weil es würde ja im Chaos enden. Ja, natürlich, das würde sicherlich jeder machen. Aber ich denke, wenn man dann der Meinung ist, ich habe es jetzt eilig und da kommt doch eigentlich gar nichts, dann werden wir schnell die Regeln aufgelöst. Ist ja auch wie ein Fußgänger. Fußgänger gehen häufiger bei Rot über die Straße, würde ich mal sagen, als Autofahrer bei Rot über die Straße fahren. Ja. Ne? Ja. Weil man ist steuerbarer. Also wenn ich ein Auto um mich rum habe, ich würde nie mit dem Auto bei Rot über die Ampel fahren, weil es ist ein großes Ding, was ich da mit mir rumschleppe. Ich bin gar nicht so flexibel. Genau. Aber als Fußgänger bin ja nur ich und wenn ich der Meinung bin, ich kriege das hin und kann mich selber... Ne? Ja. Also ich glaube, das ist schon was anderes. Was im Zusammenhang mit dieser Meldung noch interessant ist, dass mit dieser Neuregelung die jetzt der Bundestag beschlossen hat, die Experten erfolgreich das Vorurteil bekämpft haben, dass der Radweg am sichersten ist. Weil es soll wohl angeblich nicht so sein. Aha. War für mich auch neu. Weil ich fühle mich auf dem Radweg natürlich sehr sicher. Ich denke, würde auch sagen, der Radweg ist sicherer. Den Radweg darf man auch nur in eine Richtung befahren, ne? Ja. Wird offiziell darf man das. Wird auch nur von wenigen. Und man muss ihn benutzen, wenn das blaue runde Schild mit dem weißen Fahrrad zu sehen ist. Ich dachte, man muss ihn generell benutzen, wenn er da ist. Nur wenn dieses Schild da ist. Und wenn ein Radweg da ist und der ist nicht beschildert, warum soll man denn ein Schild für einen Radweg aufhängen? Dann kannst du auch auf der Straße fahren. Echt? Das ist dann frei. Finde ich erstmal blödsinnig. Ich halte die Regelung auch für blöd. Das ist ja, dann müsste man auf einer normalen Kraftverkehrsstraße ja auch nur fahren dürfen, wenn das Schild eines Autos dort abgebildet ist. Ja, na gut, da geht es wahrscheinlich darum, es gibt wohl gesetzliche Vorschriften für einen Radweg, zum Beispiel, dass der 1,50 Meter Mindestbreite haben muss. Und an einigen Stellen ist es leider nicht so. Oh, und deshalb 1,50 Meter finde ich jetzt schon ganz schön, ja. Darf da kein Schild hin dann. Echt? 1,50 Meter? Ich glaube, sowas hatte ich mal gesehen. Also wenn ich mich so an Radwege erinnere, die ich kenne, die sind bei weitem nicht 1,50 Meter. Genau, und da wirst du nicht immer so ein blaues Schild finden. Ich bin mir sogar sicher, dass da gar keine Schilder sind, ja. Ach, dann war es vielleicht auch Aktionismus gewesen, sozusagen, okay, ja, weil es keine gesetzlichen Vorschriften für Radwege gibt. Genau. Man malt einfach einen dahin. Und es gibt ein neues Schild ab September, und zwar können Sackgassen mit einem Zusatzschild gekennzeichnet werden, und zwar frei für Fußgänger und Radfahrer. Aha. Nein, als Fußgänger darf man nicht in eine Sackgasse laufen. Ja, so ungefähr, ne? Nee, aber das finde ich gut, weil gerade hier in Berlin kennen wir es ja. Wendemöglichkeiten für Fußgänger. Keine Wendemöglichkeit für Fußgänger. Genau. Nee, also weiß nicht, wie gut ihr euch in Berlin auskennt, aber da hat man für Radfahrer sehr viel in den letzten Jahren gemacht. Vor allem Schilder, wie es aussieht. Richtig, aber die Schilder geben einem doch eine gewisse Sicherheit, finde ich. Echt? Ja. Also ich finde, zu viele Schilder können auch dafür sorgen, dass man... Keine Frage, natürlich. Nicht, weil sie sich widersprechen, aber ein Schild zieht automatisch die Aufmerksamkeit auf sich. Und wenn ich, wenn ich einen Radweg sehe, brauche ich ein Schild dazu, dann sehe ich einen Radweg. Was kennzeichnet denn einen Radweg? Orange Farbe. Rot, Entschuldigung, natürlich. Wobei rot. Das auch von Bundesland zu Bundesland wieder anders ist. Echt? Gibt es andersfarbige? Also zum Beispiel in Sachsen, wo ich öfter mal bin, da sehen die Radwege, man erkennt die zwar als Radweg, aber die sind anders gebaut. Nuklo! Ja, freilich. Genau. Ja. Nein, also es ist gut, macht ja jedes Bundesland sein eigenes. Aber fand ich sehr interessant, war mal eine Meldung wert und mal sehen, was da noch kommt. Na? Was hast du noch? Die Geschichte muss neu geschrieben werden. Die Geschichte? Welche? Vincent van Gogh. Wurde ein Ohr abgebissen? Nein. Ja, wie ist der, was war denn da mit seinem Ohr? Also, da gibt es übrigens, ich kann auf einen Beitrag hinweisen im Blog. Ja? Und zwar auf den Rätselbeitrag. Jetzt hast du ja die Lösung schon verraten, aber es gab einen Beitrag, da hatte ich Friedrichstraße, Berlin-Mitte, mal eine Plüschfigur gesehen, die hieß Van Gogh und da konnte man das Ohr abmachen, das war mit Klettverschluss. Ach so. Ja, muss man gucken. Ich weiß nicht, ob ich es fotografiert habe sogar. Ja, da werden wir Da gibt es ein Foto für. Den Beitrag verlinken, ja, genau. In den Shownotes auf blog.huber.de. Ja. Der wurde doch wohl, wenn ich mich recht entsinne, ist ja schon lange her, entführt und dann wurde ein Ohr abgeschnitten und als Beweis, dass er noch lebt, im Briefumschlag gesteckt. Nein, so war das nicht. Nein, es ist ihm abgefallen beim Klavierspielen. Nein, na, wie hast du es denn gelernt? Ich weiß es nicht. Vincent van Gogh hat sich ein Ohr abgeschnitten. Abgekaut. Genau. Nein, also ich kann es auch so, dass er quasi sich selber das Ohr abgeschnitten hat. Und jetzt war es in Wirklichkeit ein Entführer. Nein, und jetzt ist es so, zurzeit ist das in Frankreich ein sehr heiß diskutiertes Thema, denn zwei deutsche Kunsthistoriker behaupten jetzt was ganz anderes. Und zwar ging es um eine Frau. Sein Kumpel Paul Gauguin, den er irgendwie zu sich in seine Heimat geholt hatte, der soll es gewesen sein. Der Im Paul Streit war's, um der eine Paul Frau. Ja. Der hat ihm im Streit das Ohr abgeschnitten. Und da muss ich sagen, also ich habe eine Version im Internet gesehen, wo es halt einfach nur so dargestellt wurde, ja, ging möglicherweise um eine Frau. Und im Radio haben sie dann gesagt, es ging um eine Prostituierte. Was ja für die damalige Zeit nichts Unnormales ist. Genau, richtig. Und es war wohl so, im Streit um diese Prostituierte hat ihm dann der Paul Gauguin, der als berühmt-berüchtigter Fechter galt, ja, so abgefechtet. Genau. Na, da hätte ich auch geleugnet, da hätte ich auch gesagt, ich habe mir selber abgeschnitten. Mit einem gezielten Säbelhieb. Boah, da hätte ich auch gesagt, ich habe mir selber abgeschnitten. Ja. Nee, ich will die zuerst. Und jetzt ist halt die Frage, wie war denn der Streit? Wollte der Gauguin die zuerst, oder? Das ist nicht überliefert. Aber es ist interessant, wie sollen jetzt die Lehrer den Schülern das erklären? Ja. Da wird man wohl den Van Gogh ganz schnell vergessen. Genau. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das so glauben kann, aber es wird halt wohl nie endgültig geklärt werden. Ja, weil man also kann Vincent van Gogh wohl nicht mehr fragen. Aber beim Klavierspielen hätte sie mir auch nicht abfallen können. Der war ja Maler. Und wie ist er dann zu Tode gekommen? Wer hat nicht gehört, als jemand gerufen hat, Achtung, der Zug. Achtung, Stuhl. Nein, er hat sich doch selber umgebracht, ne? So war es doch. Vielleicht war das ja auch nicht so. Vielleicht ist da auch der geworden. Am 23. Dezember 1888 war das. Mit einem Säbelhieb. Drama um das Ohr. Ja, sehr interessant. Interessant, aber wie kommen die Leute darauf? Die waren ja wohl nicht dabei gewesen, würde ich mal sagen, oder? Nein, na, vielleicht wollen sie ihr Buch auch gut verkaufen. Kann natürlich auch sein. Ja. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann könnt ihr uns ja schreiben. Da habe ich ja eine super Überleitung zu den Kontaktmöglichkeiten, oder? Na dann. Also, ja. Schreibt uns eine E-Mail an blog@juber.de oder wenn ihr sagt, nö, der Vincent van Gogh. So war das gar nicht. Genau, der ist ganz normal gestorben. Dann nutzt das Kontaktformular am Blog oder die Kommentarfunktion. Oder diskutiert mit uns auf unserer Mailbox unter Berlin 030 202 36803. Wir können das, dann aber nicht antworten. Diskutiert ist gut. Ey, ihr sagt ja gar nichts. Oh komm, sag doch mal was. Genau. Ja, sehr gut. Ne? Willst du dazu noch was sagen? Ja, ruft fleißig an. Immer. Hatten wir irgendwelche nennenswerten Kontakte in der letzten Woche? Nein, aber wir müssen noch zwei Geburtstagskinder loswerden. Na gut, dann. Ja, unsere Mütter müssen mal wie immer Anfang Mai grüßen. Ach ja, unsere Mütter haben ja einen Tag auseinander Geburtstag. Genau, richtig. Fast auf das Jahr genau. Und wir sagen nicht, wer die Ältere ist. Haben die sogar im selben Jahr Geburtstag, ne? Nein. Sag ich doch, deine Mutter ist doch älter als meine. Das stimmt gar nicht. Ach, meine älter? Ja. Nee, warte. Ah, du weißt schon noch, wer deine Mutter ist, ja, von den beiden, oder? Ja, stimmt, du hast recht, meine Mutter ist älter. Ja, bald doch. Richtig. Ja, dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Meine Schwester hatte Geburtstag, genau. Die haben wir schon gratuliert. Aber natürlich. Sie hat mir übrigens gemeldet, dass über iTunes der Podcast nicht geladen wird. Aha. Ich habe das geprüft, alles in Ordnung. Echt? Falls ihr sowas darauf feststellen solltet, Kontakt mit uns aufnehmen. Uns. Wir kommen alle zwei Wochen raus. Wenn ihr alle zwei Wochen keinen Podcast habt, dann stimmt irgendwas nicht. Hm. Wenn wir es ausfallen lassen, dann sagen wir euch vorher Bescheid. Genau, ja. Richtig. Ja, dann habe ich jetzt noch eine Meldung und zwar, es hat geklingelt. Ich gehe mal ganz schnell zur Tür. Du weißt, wie man das aufmacht. Sag mal die Meldung, ja, lauf die Klinke runter und aufziehen. Nee, wenn er unten steht, da hat René jetzt nicht mitgedacht. Okay, ja, eine Meldung hatte ich noch und zwar wird es auch René freuen. Und zwar nach dem Motto vom Superstar zum Soapstar. Annemarie Eifeld wird bei GZSZ eine Gastrolle übernehmen. Für 4 Wochen. Das nur mal nebenbei. Und dann haben wir jetzt noch offen eine Meldung von Google. Die wollte René noch loswerden. Wird er gleich tun, wenn er jetzt hier ist. Aber er kämpft noch mit der Eingangstür. Also ich sehr lustig. Ich habe die Knöpfe in unterschiedlichster Reihenfolge gedrückt. Und dann ging es irgendwann. Na, muss man erst sprechen und dann summen? Du musst gar nicht sprechen. Ich habe gesummt. Ja, ist okay. Ach, dann hat Rudi wahrscheinlich nicht gewusst, ob man ziehen oder drücken muss. Ja, wer wird eine Gastrolle übernehmen? Annemarie Eifeld. Ja, habe ich auch gehört, ja. Eine Gastrolle bei GZSZ für 4 Wochen. Man redet ja von großem Beschiss. Ja. Sagt sie. Ansichtssache. Ja. Die Leitung. Aber ich muss ehrlich sagen, wer wird Superstar? Der Kerl. Ja, vielleicht sollte man da sagen... Wir wissen es noch nicht, ihr wisst es schon. Ja, aber ich weiß es auch, er wird, auf jeden Fall. Ja, geh ich mal von aus. Das ja, ist ja Rudi jetzt, ich mache mal auf. Ja, dann erzähle ich mal die Story, warum ich weiß, dass, warum ich jetzt schon weiß und schon seit einer Woche oder seit 2 Wochen, dass es der Kerl wird. Und zwar bei Amazon konnte man natürlich, Angaben ohne Gewähr, aber bei Amazon konnte man nach dem Typen Daniel Schumacher suchen. Und dann hat man gefunden, das Album, was erst im Juni erscheint, mit dem Siegersong, hat man nach den anderen Kandidaten gesucht, ist kein Ergebnis gekommen. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt nur für den Namen verschlagwortet war. Was war denn das Problem? Nee, du hast ihn gar nicht auch gemacht. Ich habe doch gesummt. Ich habe doch auf den anderen Knopf gedrückt und hat es gemacht. Richtig. Ach, vielleicht muss das erst nach unten, bis das unten ankommt. Ich hätte länger drücken müssen. Ja, also die Amazon-Geschichte kennst du, ne? Warum im Internet die Vermutung die Runde macht, dass der Daniel Schumacher Sieger wird? Nein. Wenn du bei Amazon nach Daniel Schumacher gesucht hast, mittlerweile ist das Problem behoben, dann kam der Siegersong, das Album mit dem Siegersong was erst im Juni erscheint. Hat man nach den anderen gesucht, kam nichts. Ja, da gab es ja bei Amazon auch noch eine andere lustige Geschichte. Wenn man nach PCs vernetzen gesucht hat, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Sendung schon erzählt haben, dann kam sowas wie Handbücher zum Ornanieren. Ja, aber das, auch das Problem ist behoben. Hing wohl mit dem PC-Muskel zusammen. Lass doch mal den Rudi ausziehen und komm her, dass wir schnell den Sack zumachen können. So ist halt der Stefan, ne? Kaum sind neue Leute da, kümmert er sich nur um die... Tada, wir haben Besuch. Ja. Der Rudi ist da. Achso, Rudi. Ja. Wir sind auch gleich fertig. Wir können gleich los. Ich muss ja noch umziehen. Ja. Ich habe Stefan schon die Unterhose gezeigt, die ich heute anziehe. Genau. Hat noch von Leo eine in der Tasche gehabt. Ja, ich hatte noch halt zum Wechselstück verbraucht. genau, was war, wir waren jetzt damit auch durch. Ich wollte die Google-Geschichte noch ganz schnell erzählen. Ja, dachte ich ja. Und zwar hatte ich neulich den jetzt Anruf... Jetzt muss R. warten. Ja. Ich hatte neulich den Anruf von, der Mel, Kollege hat es mir weitergegeben bei einer Firma, sagt, Google AdSense hat angerufen. Und dann habe ich, dann rief die Tatsache nochmal an und sagte, ja, hallo, wir haben hier Google AdSense, da haben sie einen Account angemeldet, bla bla bla. Wir wollen sie jetzt in den redaktionellen Bereich der Google-Suchergebnisse bringen. Und dann habe ich gestutzt, weil redaktionell wird natürlich bei Google eigentlich nichts gewartet an Suchergebnissen. Und ich dachte, ah, vielleicht gibt es einen neuen Katalog, ne? So wie damals dieses Demods. Und sagte, aha, wurden da jetzt bei Google? Und dann sagt sie, na, sie kennen, auf der rechten Seite ist ihre Anzeige und auf die linke Seite. Das heißt, da, wo das Suchergebnis drin ist. Ja, toll. Ja, und da sage ich, aha, das ist redaktionell gepflegt. Jetzt muss man mal eine Google-Suche ausführen und muss mal gucken, wie viele Ergebnisse da kommen. Wenn das redaktionell gepflegt ist, dann haben die Google-Mitarbeiter gut zu tun. Ja, ich sage, da habe ich zu ihr gesagt, aha, ich sage, von welchem Unternehmen sind Sie? Und dann sagt sie, VMI. Ich sage, ach, die sind gar nicht von Google. Nee, aber wir haben Google-zertifizierte Mitarbeiter. Hm. Und da sage ich, aha. Und woher haben Sie die Info, dass die Inhalte vom Google-Suchergebnis redaktionell gepflegt sind? Weil das ist, dahinter steckt doch eigentlich ein Algorithmus. Und dann macht das an der Leitung nur noch piep, piep, piep. Mich hätte mal interessiert, welche Firma dahinter steckt. Bei VMI gibt es natürlich als Unternehmen gar nicht. Ja. Also habe ich geguckt, das gibt es nicht. Die scheinen. Und wendest du dich an Google und schreibst es? Ich habe es versucht, ich wollte es wirklich machen. Aber du kommst nicht ran. Ja, ist ganz schwierig. Also ich hätte sagen müssen, mein Account wurde gehackt, um da schnell in Kontakt zu kriegen. Und dann dachte ich, ja, drauf geschissen. Ich habe bei Google gesucht, da findest du auch nichts dazu. Mhm. 2005 hat einer genau denselben Fall gehabt. Also von daher. Ja. Aber du hast sie ja geschaut. Genau. Interessant. Gut, Stefan, dann lass uns mal. Das Football-Training ruft. Ja, das läuft, glaube ich, schon, oder? Genau. Das läuft schon jetzt. Rudi macht ja schon den Übungen. Genau. Aber bitte nicht so eine Geräusche, Rudi. Ja, und war dann wieder mal eine sehr informative Sendung. Genau. Und wenn ich das überlebe heute Abend, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Genau. Ansonsten hört er mich nächste Woche wieder. Alleine. Ja, oder vielleicht im Krankenhaus. Ja. Ich habe schon zu Julia gesagt, sie kann mich im UKW dann abholen. Heute Abend. Unfallkrankenhaus Berlin, muss man dazu sagen. Die behandeln keinen Muskelkater. Nee, aber vielleicht ein Sehnenriss oder sowas. Ich habe eine Sehenscheidenentzündung, glaube ich. Vom Computer, aber. Vom Computer im Ellenbogen oder was? Natürlich. Ich brauche beim Tippen nicht ausholen. Okay, dann muss mir schnell was anderes anziehen. Genau, bevor das Niveau hier sinkt, dann machen wir jetzt Schluss. Wir sehen uns in 2 Wochen, oder wir hören uns viel mehr. Und ja. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.